D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Hallo bei Eine Stunde Netzbasteln. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Mein Name ist Moritz Metz und ich begrüße euch zu der Bastelausgabe von Eine Stunde Netz, die jeden zweiten Mittwoch läuft, also heute. Und dass die Raumakustik hier so beschissen ist, das erklärt sich dadurch, dass ich in einem komplett nackten Raum stehe, also angezogen, aber in einem Raum, der komplett nackte Wände hat. Das ist unser neuer Aufnahmeraum vom Radiobüro. Wir sind ja so eine Studiogemeinschaft von 8 Journalisten, die Radiosendungen machen. Und wir ziehen nach Kreuzberg in Berlin an den Moritzplatz und haben diese Räume hier angemietet, aber klingen tun sie noch richtig schlecht. Und ich dachte mir, man kann einiges lernen über Raumakustik, wo man sich wohlfühlt und wo nicht und wie man eine Gesangs- oder Studiokabine baut. Das machen wir alles in dieser Sendung. Wir bauen eine Kabine und wir werden gucken, dass dieser extrem schlecht klingende Raum, vor allem in den Ecken, das ist ja immer besonders schlecht, das klingt wahrscheinlich jetzt sehr komisch, dass dieser Raum dann am Ende schön klingt. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß in der kommenden Stunde. Bis gleich. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Ihr hört Eine Stunde Netz basteln am Mittwochabend und gerade klang es ja ganz furchtbar bei uns im Radiobüro und deswegen bauen wir uns heute eine Studiokabine und wir wollen auch die Raumakustik von unserem Radio-Studio-Aufnahmeraum richtig hinkriegen. Wir, das sind 7 Leute insgesamt, aber heute bin ich zum Bauen verabredet mit Christian. Hallo. Hallo, wir sind hier gerade vom Baustoffhandel. Wir sind nach Köpenick gefahren mit dem Kombi und einem riesigen Anhänger hinten dran und wir haben uns eine Liste gemacht, welche Baustoffe wir jetzt alles hier kaufen wollen für unser Studio-Kabinen-Projekt. Da brauchen wir... Also ganz oben auf der Liste steht erstmal Dämmwolle, da brauchen wir 31 Platten mit den Maßen 62,5 cm mal 1 Meter. Und von 5 cm Dicke ist es aber so spezielle Akustik-Dämmwolle, die sollte relativ gut dann den Klang nach außen abhalten, dass er eben rausgeht oder auch keinen Lärm mehr von außen in unsere Aufnahmekabine lassen. Genau, dann bräuchten wir noch ein paar USB-Platten, also diese Verbundholzpressplatten und zwar 9 Stück, 2,50 Meter mal 1,25 und zwar in 12 cm. Das sind ganz schöne Oschis. Doch, 12, nee, 1,2 cm. Ja, 12 cm wäre, das wäre ja ein halber Baum dann. Das könnte man nicht tragen, aber diese USB-Platten, die sind ja aus so Spänen hergestellt, die dann wieder verklebt werden und ich habe gehört, dass in Amerika jedes zweite Haus mit den Teilen schon gebaut ist. Die kann man auch als Bodenplatten verwenden. Ich habe da auch schon mal irgendwann ein Regal draus gebaut. USB-Platten sind ziemlich gut und relativ günstig und man kann ganz gut drin bohren. Sind auf jeden Fall leichter zu verarbeiten als die Rigipsplatten, die wir auch auf der Liste stehen haben. Ich glaube, die sind gar nicht leichter zu verarbeiten. Rigipsplatten kann man einfach mit einem Cuttermesser einschneiden und dann mit dem Knie gegenhauen und dann brechen die, dann kann man nochmal nachschneiden. Aber USB-Platten haben nicht so eine gute akustische Eigenschaften wie Rigipsplatten, haben wir rausgefunden. Genau, ich habe gestern Nacht nochmal rausgefunden, die Seite von so einem Toningenieurberatungsbüro, dass der Dämmwert für Akustik von Rigipsplatten besser ist, obwohl die ja leichter sind. Aber es hängt gar nicht so sehr an dem Gewicht der Sache, sondern eher, wie sehr die mitschwingen bei Geräuschen. Und da sind die USB-Platten, weil sie halt irgendwie dichter sind, schwingen die anscheinend auch mehr mit. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir die Studiokabine aus beiden bauen. Außen USB-Platten, innen Rigips. Genau, und von den Rigipsplatten brauchen wir dann dementsprechend 6 Stück. Die haben so Standardmaße 1,20 mal 2 Meter, auch in 12 mm Stärke. Und zu guter Letzt brauchen wir auch noch Ständerwerk. Wir haben uns auch überlegt, machen wir das aus so diesem klassischen Trockenbau-Blechständerwerk oder nehmen wir doch lieber Holz? Wir haben uns dann doch für Holz entschieden, weil es sich auch besser und einfacher verarbeiten lässt. Und da brauchen wir 24 kleine Balken mit einem Durchmesser von 5 cm. Und 2,40 Meter Länge. Also es ist ganz schön viel Holz, was wir jetzt dann hier einladen müssen also der und irgendwie in den Kofferraum kriegen müssen. Naja, zum Glück nicht in den Kofferraum. Moritz hat einen Anhänger besorgt. Der sieht so aus, also keine Ahnung, ist das von einem Glaser oder so? Ja, das ist von der Schlosserei, die auch so Stahl-Glas-Konstruktionen bauen. Fotos von unserer krassen Anhängerkonstruktion und unserer Einkaufsaktion und vielleicht auch... Wollen wir ein Foto machen von unserer weirden Zeichnung, wie das aussehen könnte? Von unserem Bauplan? Ja, das ist auch sehr professionell, das kann man schon mal machen. Genau, also es ist perspektivisch nicht alles komplett korrekt gezeichnet, aber wir wissen jetzt, was wir alles kaufen müssen. Und wir gehen jetzt mal in den Laden rein, mal schauen, ob sie uns erlauben, dass wir da drin auch was aufnehmen, dass sie uns noch was erzählen über die Materialien. Hier sind verschiedene Gewerbeansiedlungen, unter anderem der Baustoffhändler, den wir im Internet als den günstigsten befunden haben. Wer weiß, ob es dann wirklich stimmt. Und hier ist jetzt das Büro, die versenden die Sachen vor allem und liefern sie, aber man kann dort eben auch abholen. Und wir fragen jetzt mal, was die alles auf Lager haben. So, wir sind jetzt angekommen beim Baustoffhandel. Das sieht total unspektakulär aus. Einfach ein großer Büroraum, wo 3 Herren an Computern sitzen. Ihr seid ein Online-Händler. Genau. Aber die Ware, die holen wir dann im Lager. Hier trotzdem können wir gleich abholen. Können wir abholen und gleich mitnehmen. Okay, was haben wir denn da jetzt alles? Wir haben diese spezielle Dämmwolle für Akustikbau. Was ist das Besondere an der? Die hat einen höheren Akustikwert und ist deswegen besser geeignet für Studiobauten und so weiter. Und dieser Onlinehandel ist besonders günstig dann, oder was ist der Vorteil für uns? Genau. Definitiv, ja, genau. Sehr günstig, weil großes Spektrum, ne, Einzugsbereich und dadurch günstiger als andere eigentlich. Ja. Diese ganze Longtail-Theorie. Es geht jetzt so weiter, dass wir euch noch bezahlen und dann können wir das an einem Lager irgendwo abholen. Ganz genau. Zeige ich euch nachher den Weg, wo es dahin geht. Alles klar. So, wir haben jetzt alles verladen. Jetzt kommt noch eine Mikrofonfrage. Was haben wir da jetzt erst gekauft? Gutes Material? Baustoffe, na klar. Das war unser Lagerist. Der hat uns geholfen, die Baustoffe aufzuladen. Christian, jetzt haben wir hier den Anhänger voll mit 20 Platten ungefähr und nochmal so Paketen. Ja, 9 Rigipsplatten, 6 USB-Platten und 4 große Pakete Dämmwolle. Und es schneit und wir müssen das Ganze jetzt irgendwie mit Spanngurten befestigen. Oh Gott, ey, ich hoffe, wir werden nicht von der Polizei angehalten. Ich weiß nicht, ob das so okay geht, wie wir das hier aufgebaut haben. Ein Foto von unserer Anhängerkonstruktion findet ihr bei 1 Stunde Netzbasteln auf dieradiowissen.de, verlinkt auf netzbastel.de. Und wir legen jetzt hier mal los. Du machst jetzt hier gerade schon mal den Spanngurt rum. Kennst du dich mit den Teilen aus? Nee. Ich denke mal hier einhaken. Kannst du hier ziehen? Spanngurte sind was sehr Tolles, aber man muss sie auch erstmal richtig bedienen können. Hoffentlich gelingt uns das. Wir melden uns gleich wieder, ob das geklappt hat. Und dann müssen wir ja auch noch alles hochtragen. 18 Uhr ist es jetzt und dieses Kapitel von 1 Stunde Netz basteln, das eher 1 Stunde Netz schleppen heißen sollte, weil wir nämlich hier gefühlt tonnenweise Material die Treppe hochtragen in den 4. Stock von einer sehr hohen Fabriketage. Anstrengend. Das ist Nikolaus Seemark aus dem Radiobüro. Wie läuft's? Super, spitze, ist ganz easy. Aber es wird danach belohnt in guten Klang. Das wollen wir hoffen. Sagt Hendrik Evert auch aus dem Radiobüro. 2 Rigipsplatten kann man also auf einmal schleppen. Mit Splitter im Finger jetzt. Was ist schlimmer, Rigips oder Glaswolle? Von Gewicht Rigips und Glaswolle piekst aber fies. Wir haben uns gleich wieder bei 1 Stunde Netz schleppen. Dann haben wir hoffentlich alles oben und können mal anfangen, hier aufzubauen. Hallo, 1 Stunde Netz basteln. Heute das Studiokabinenbauprojekt. Man kann es auch als Gesangskabine verwenden. Aber wir hier beim Radiobüro, wir bauen eine Studiokabine, dass wir schöne Radiobeiträge aufbauen können. Also Christian. Hi. Und ich. Gestern haben wir noch das Ganze schwer keuchend hochgetragen, dass wir eher 1 Stunde Netz schleppen als basteln. Und jetzt steht hier dieses wahnsinnig viele Material oben in unserem Raum, in dem wir die Studiokabine reinbauen wollen. Hier klingt es noch sehr hallig und eklig. Ich klatsche mal, das wird sehr hallen. Dafür brauchst du nicht applaudieren für diesen Klang. Aber zum Glück sind wir hier schon vorangekommen mit unserer Sprecherkabine. Da haben wir eine große Platte genommen, haben die zugesägt mit der Stichsäge, die man gerade schon am Anfang gehört hat. Und wie ging es dann weiter? Wir bauen zuerst ein Bodenmodul für die Kabine und wir haben halt die Bodenplatte zugesägt auf die Maße, die wir haben wollen. Dann haben wir einen Holzrahmen drumherum gebaut, beziehungsweise auf das Bodenmodul, das dann ausgekleidet mit Dämmung. Und jetzt schließen wir das Bodenmodul ab, indem wir quasi die Oberseite des Bodenmoduls auch aus der USB-Platte drauf schrauben. Das machen wir gleich. Diese Dämmwolle, das ist so ein sehr ekliges Zeug, Stein- oder Glaswolle, anscheinend ist das gleiche, die heißt Rockwool Rockton, die ist besonders gut geeignet für Schalldämmung anscheinend, da sind auch so lustige Symbole drauf, wie jemand auf der einen Seite von der Wand mit einem Presslufthammer arbeitet und auf der anderen Seite sitzt jemand am Schreibtisch und schreibt wahrscheinlich ein Buch, so ein Kreativjobler wie wir. Das andere Bild ist von einer Familie, die Party macht. Auf der einen Seite 2 Typen, die Musik hören und tanzen, und auf der anderen Seite schläft jemand. Oder man kann wahrscheinlich auch häusliche Gewalt geräuschlich unterdrücken. Das, so könnte man zumindest die eine Illustration deuten. Auch eine Familie, die so aussieht, als würde sie sich streiten und Dinge umherwerfen und draußen steht ein LKW und merkt nichts davon. Ich glaube, es sollen Kinder sein, wenn ihr diese Bilder selber entschlüsseln wollt. Foto davon kommt auf netzbasteln.de bzw. dieradiowissen.de. Wir sind jetzt, wie gesagt, so weit, dass wir auf diese Bodenplatte, wir haben doch immer zwischen den Holzleisten, das kann man vielleicht noch erzählen, so auch so ein Dämmstoff zwischen reingelegt, damit es keinen Körperschall gibt, dass sozusagen Holz auf Holz nicht vibriert. Genau, also letztendlich geht es auch darum, dem Schall so wenig Übertragungsmöglichkeiten wie möglich zu bieten. Und deshalb haben wir zwischen jeder Holzschicht auch nochmal eine dünne Dämmschicht gelegt. Ja, dass zum Beispiel auch Geräusche nicht übertragen werden, wenn man drauf tritt auf das Holz, dass halt einfach so wenig wie möglich Geräusch durchkommt. Dann haben wir das Ganze festgeschraubt mit so kleinen Schrauben. Und jetzt kommt die Platte drauf. Ich habe jetzt nur eine Hand. So, wir halten jetzt diese große 2 Meter mal 1,20 Meter große Platte und legen sie auf das andere drauf. Fotos von all dem, die findet ihr, wie gesagt, im Netz. Und jetzt ist diese Platte drauf. Wenn man drauf klopft, dann scheint es schon so ein bisschen den Schall zu dämmen. Ich lege mich mal kurz drunter. Du kannst mal von oben was durchschreien. Jetzt machen wir hier. Klopf doch mal. Ich höre noch fast gar nichts. Sehr gut. Also, diese Bodenplatte für unsere Studiokabine, die funktioniert. Das ist wie so ein Sandwich aus Holzplatten und dazwischen Dämmschaumstoff. Und nach der gleichen Weise werden wir jetzt auch die Seitenwände bauen. Ja, da wird es allerdings auch nochmal tricky, weil wir versuchen wollen, so wenig Parallelen wie möglich zu haben, weil überall da, wo Parallelen sind, kann ja Schall hin und her springen. Deshalb werden wir die Decke etwas anschrägen. Oben, also vorne bei dem Eingang wird es höher sein als hinten. Und die Seitenwände werden wir auch ein bisschen schräg anordnen, sodass wir halt kein Echo erzeugen. Und am Ende dann immer ganz vorsichtig. Ich will ja nicht, dass das Gips springt, platzt. Eine Stunde Netzbasteln ist das immer noch. Und das ist die Ausgabe, in der Christian Grasse und ich aus dem Radiobüro für das Radiobüro in Berlin-Kreuzberg eine Studiokabine bauen. Also einen Raum, wo man reingehen kann, richtig viel Lärm machen kann, laut sprechen kann, leise. Wie weit sind wir denn? Ich würde mal sagen 95%. Also wir haben jetzt die einzelnen Module, wir haben uns ja überlegt, ein modulares System zu entwickeln. Die einzelnen Module sind jetzt fertig, also wir sind gerade an dem letzten Seitenmodul angelangt. Und dann müssen wir es eigentlich nur noch aufstellen und verschrauben. Und verspachteln vorher auch noch. Also ich schilder mal die Situation hier in unserem 20, 24 Quadratmeter großen Raum. Es ist gerade Samstag. Durch das Baustellenradio schallt die Fußball-Bundesliga, so wie sich das gehört für richtige Handwerker. Der Christian, der spackst gerade mit seinem Bohrschrauber die letzte Rigipsplatte fest. Das ist ein Geräusch, was uns jetzt die ganze Zeit ziemlich viel begleitet hat, weil wir eben diese 1, 2, 3, 4 Seitenmodule und die Decke und den Boden gebaut haben. Wobei, nee, das vordere Seitenmodul haben wir ja noch nicht. Aber wir sind echt ganz schön weit gekommen. Zwischendrin gab es auch viel Gehust und Geniese, weil wir eben diese Dämmwolle da reingelegt haben. Und die besteht aus so kleinen Quarz- oder Steinwollteilen, dass die irgendwie in die Lunge geraten und dass man dann die wieder rausniest. Ja, ich schneuze mich auch schon die ganze Zeit. Jetzt hier noch eine Sache, das habe ich nämlich vorher noch nicht gemacht, das habe ich bei dir gerade gelernt, das Schneiden von Rigips. Wie geht das? Also das ist ja eigentlich nur Gipskarton, das heißt von beiden Seiten ist Pappe an dem Gips und man schneidet eine Seite ein mit dem Cuttermesser. Jetzt freie Hand, aber genau, ging genau. Ganz gut. Also jetzt und jetzt ist eine Seite schon mal so angeschnitten. Genau, und jetzt kann man es einfach runterdrücken. Man hört es, es bricht schon an der Kante. Und jetzt muss man nur noch mal von der anderen Seite schneiden. Und schwupp ist die Platte durch. So, und jetzt ist die Platte ab. Jetzt sieht es zwar nicht perfekt aus, aber das reicht allemal. Es wird ja eh noch verspachtelt. Verspachtelt dann nochmal mit anderem Gips, der dann da drauf kommt. Genau, den rühre ich an. Und dann werden da die Nähte bzw. die Kanten, wo die Platten aufeinander stoßen, die werden dann nochmal verspachtelt. Also unsere Platten, die sind außen eine USB-Plattenschicht. Dann kommen Balken, die wiederum gelagert sind mit so speziellem Akustik-Dämm-Schaumstoff. Zwischen den Balken und den Platten sind dicke Matten aus Steinwolle, die den Klang bremsen sollen. Und dann kommt von innen, kommen eben, wie gesagt, diese Rigipsplatten. Und weil wir jetzt an so einer Phase angekommen sind, Christian, würde ich sagen, wir machen mal das, was Bauarbeiter auch immer machen, jedenfalls dem Klischee nach. Ich nehme Schraubzwinge. Schraubenzieher und Schraubzwinge. Prost. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Eine Stunde Netz basteln am Mittwochabend, den 25. Und das ist die Raumakustik-Ausgabe, in der wir eine Studiokabine gebaut haben und auch noch einen Raum akustisch schöner machen wollen. Ich bin Moritz Metz und da ist Christian Grasse, hi. Aus dem Radiobüro. Und jetzt ist einiges passiert. Zuletzt haben wir die ganzen Sachen hochgeschleppt und angefangen, diese Sandwich-Platten zu bauen, in der die Kabine ist. Und man möchte es kaum glauben, man hört es auch nicht an dem Klang, aber wir stehen jetzt in dieser Kabine, die ist fertig aufgebaut. Also, naja, sagen wir mal so, zu fast allen Seiten. Eine Seite ist jetzt noch offen, da wo die Tür rein soll, die fehlt noch. Die Tür fehlt noch und deswegen hört man dann eben draußen diesen ganz schlimm klingenden Raum. Hallo! Das geht gar nicht, aber hier drin in der Kabine ist es schon besser. Man kann in die Wände klopfen. Das war eine ganz schöne Aktion, das aufzustellen. Ne? Wir haben diese richtig krass schweren Platten mit mehreren Leuten gewuchtet und es klang so. Drei Mann und gleich vier werden hier versuchen, diese große Studiokabinenwand da reinzulupfen. Ja, jetzt hier genug gelabert, anpacken. Okay, alles klar. Ich gebe jetzt mal hier Theresa, die ist auch vom Radiofach. Das Mikrofon, du beschreibst, ist hier die Aktion. Okay, die riesige Wand zur Dämmung muss jetzt hier mal rein. Guten Tag, Frau Sickert. Ich habe gerade hier so eine Wand in der Hand. Also unser Ziel ist jetzt vier Wände. Schieben. Vier Wände müssen in eine kleine Sprecherkabine rein für Decke, Boden und natürlich alle vier Wände eben drumherum. Jetzt kommt hier eine Leiter rein. Christian trägt eine Leiter in die kleine Sprecherkabine. Jetzt wird hier mit der Wasserwaage ausgemessen, ob das Ganze auch Hand und Fuß hat. Ah, perfekt! Christian, Henrik und Nikolas stehen jetzt schon mit der Decke für die Sprecherkabine in der Sprecherkabine drin. Die Decke muss jetzt aber auf die drei Wände noch oben drauf aus Rigips, die da jetzt schon drin sind. Und die Decke ist jetzt gerade schräg verkantet mitten in der Sprecherkabine. Und Kommando nochmal zurück, Decke wieder runter, in die Sprecherkabine rein. Die Tür muss immer weiter zerlegt werden, damit man die Decke für die Sprecherkabine auch noch weiter drehen kann, sodass sie nachher abschließt mit den drei Wänden. Henrik, Christian und Nikolas heben für unsere Radiobüro-Sprecherkabine die Decke an und schieben sie jetzt einfach, weil die Tür breiter geworden ist, einfach rein. Auf die drei tragenden Wände rauf. Jawohl! Nicht zu schnell, Leute, es muss ja abgelegt werden. Okay. Rechts, weiter nach rechts, okay. Hier ist eine Lücke. Ja, das ist eh ein bisschen lücklich, ne? Da kommt eh eine Lücke zustande, glaube ich. So einfach kann es gehen. Ja, so. Ja, schon tschüss, mal. Moritz. So, das muss noch weiter nach hinten. Und die Decke ist oben drauf. Ja, wir haben es geschafft. Ja, ich finde, ihr könnt euch jetzt fürs Mikrofon noch ein bisschen freuen. Ja, fantastisch. Hey. Das war also die Aktion, wie wir die Kabine zusammen aufgestellt haben mit dem halben Radiobüro. Das war eine ganz schöne Fummelaktion. Ja, ich glaube, Theresa war die Reporterin, die hat das alles hier beobachtet und reportiert, während wir hier schwer gearbeitet haben. Und jetzt steht also diese Kabine. Wir sind da drin, 2 Meter hoch, die Wände, da kann man so ranklopfen. Und das sind alles diese Rigipswände. Es gibt Kabel, die aus den Wänden kommen. Da wird dann später noch die Elektrizität angeschlossen für die Lampe, für den Ventilator, für die Steckdose. Dann gibt es oben ein Loch für die Belüftung. Ich kann mal kurz das Mikrofon durchstecken und weiterreden. Vielleicht hört man uns dann gar nicht mehr. Also ich rede jetzt weiter und das Loch, das Mikrofon wird das Loch gesteckt und jetzt ist es außerhalb der Kabine. Hört man uns noch? Hallo? Hat man uns gerade noch gehört? Keine Ahnung. Ich habe das Mikrofon außerhalb der Kabine gesteckt durch das Deckenloch und die Wand. Elemente hast du jetzt nochmal mit Silikon abgedichtet? Also ich habe die einzelnen Nähte, wenn man so will, da wo die Module aufeinandertreffen, nochmal abgedichtet mit Dämmresten, Dämmwolle-Resten und mit Silikon abgedichtet. Auf dem Boden kann man auch rumtrampeln. Und das Echo kommt, wie gesagt, aus dem Raum. Da müssen wir noch die Tür einsetzen. Wir hoffen, dass die Größe richtig ist. Aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit dem Raum, weil der klingt, wie gesagt, noch richtig beschissen. Und heute kam die Teppichlieferung. Ja, also da, wie viele Leute waren das eigentlich? 3, die den hochgeschleppt haben? 2? 2 Arbeiter, die den in den 4. Stock hochgeschleppt haben. Und wir werden den jetzt mal hier drin verlegen und gucken, ob sich dieser sehr schlechte Klang, hallo, gerade in den Ecken ist es ganz furchtbar, wie ihr schon mal gehört habt, dieser sehr schlechte Klang, den wollen wir jetzt Schritt für Schritt verbessern. Als erstes kommt der Teppich rein. Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Wir machen das auf und legen die Kante erstmal hier so ran. Man lernt wirklich was bei eine Stunde Netzbasteln. Heute nicht nur Raumakustik und Studiokabinenbau und Holzarbeiten und wie man einen Anhänger belegt, sondern auch noch Teppich verlegen. Der Mann, der das schon mal gemacht hat, ist Christian. Mit dem Cuttermesser dann jeweils die Ecken raus. Aber wie willst du nicht daran? Das muss ja dann schräg liegen. Wenn du dich daran orientierst, wenn wir es jetzt da ranrollen. Das läuft ja über nur hier. Und je mehr Experten, desto besser. Ich halte mich jetzt mal kurz raus und gehe in die Studiokabine und lasse die Herren den Teppich verlegen. Fotos von der Aktion gibt es übrigens auf dradiowissen.de oder auf netzbasteln.de direkt verlinkt. Netzbasteln 25. So, der Teppich ist verlegt. Die letzten Arbeiten finden noch statt. Was machst du gerade? Teppich schneiden. Wir haben den verlegt und der muss jetzt an den Rändern noch geschnitten werden, dass er richtig an der Wand anliegt. Der Raum klingt schon ein bisschen besser, aber ist immer noch nicht so richtig perfekt vom Klang her. Nikolaus Seemack, du hast den Teppich ausgewählt und besorgt. Was war jetzt das Besondere an diesem Teppich? Die Farbe. Sonst gab es überhaupt keinen Grund, den zu kaufen. Die anderen waren alle hässlich. Der ist so dezent dunkelgrau. Ich wollte gerade sagen, lila-graues Pink mit dezenten Gelb-Schwarztönen. Genau. Ein bisschen My Little Pony-mäßig. So, das ist ja eh trendig so im Netz. Genau, richtig grau ist der Teppich. Du warst in verschiedenen Teppichgeschäften. Was war jetzt für den wichtig? Der war aus einer Art Teppichmanufaktur, würde ich fast schon sagen, aus Kreuzberg. Und die Alternativen waren irgendwo draußen in Brandenburg so deprimierende Teppichläden. Und da konnte ich aus Prinzip schon irgendwie nichts kaufen. Also es ist überhaupt keine fachmännische Entscheidung, sondern rein stimmungsmäßig. Aber er ist aus 100% Schurwolle und deswegen wahrscheinlich von der Raum, vom Raumklima her besser. Und er schluckt schon so ein bisschen was. Ich finde, der Raum klingt anders. Ja. Aber das betont jetzt noch mehr, dass diese tiefen Frequenzen im Raum stehen. Also eigentlich ist es ganz gut, weil jetzt haben alle Radiostimmen, die hier drin sind, so ganz tief, aber halt auch so ein bisschen hallend wie aus dem Grab. Also es ist noch optimierungsfähig. Genau, und einen Optimierungstrick, den wollen wir jetzt noch kurz ausprobieren. Wir haben nämlich aus der restlichen Dämmwolle eine Bassfalle gebaut. Das ist eine Kiste, die sieht ungefähr aus wie ein bisschen größerer Kühlschrank, bespannt mit weißem Moltern. Und die holen wir jetzt mal aus dem Nebenraum. Nikolaus kann die tragen, oder? Glaube ich zumindest. Ja, genau. Das ist einfach so ein Kasten, sieht aus wie eine Spülmaschine oder ein Kühlschrank. Und der ist einfach innen gefüllt mit dieser Dämmwolle. Und die sollte man jetzt in eine Ecke stellen. Warte mal, geh doch nochmal raus damit. Ich glaube, ich klinge auch schon ganz anders. Klappt super mit der Bassfalle. Aber ich finde tatsächlich, wenn man sich hier in der Nähe der Bassfalle aufhält, ja, klinge ich gleich viel höher. Genau. Das ist wirklich verrückt. Ne, Nikolaus? Mach mal deine Stimme noch höher, Nikolaus. Hallo, ich bin's. Ja, der kann wirklich seine Stimme sehr hoch machen, aber der Trick mit dieser Bassfalle, der funktioniert meiner Meinung nach trotzdem ein bisschen, oder? Die Raumakustik hat sich verändert. Ja, also es ist wirklich erstaunlich, dass so ein kleiner Kasten, der so aussieht wie sagt man, ein Kühlschrank, ne, Größe von einem Kühlschrank, das vollgestopft mit Steinwolle, dass das die ganze Akustik verändert. Vielleicht hört man es auch im Mikro, aber hier hört man es. Ich habe mich im Netz ziemlich angelesen und da stand drin, dass man die in die Ecken stellen soll, weil sich da gerne die Bässe tummeln und dass die Raumakustik eben so dann verbessert wird, wenn man da so ein Ding drin hat, wo sich diese Teile, diese langen Basswellen trotzdem drin verfangen, weil diese Akustik-Dämmstoffwolle ist halt sehr dicht und dann können da die Bässe rein und kommen aber nicht mehr raus und werden dann so absorbiert. Die sind jetzt alle gefangen da drin. Jetzt können wir, weißt du, wie so in so einer Ghostbusters-Falle. Ja, genau. Egon macht zu. Das ist eine Breitband-Absorber-Falle. Davon bräuchte man jetzt eigentlich noch mehr, aber der nächste Schritt, den wir noch machen wollen, vielleicht machen wir das auch noch kurz. Wir holen mal diese Basotec-Platten. Das nächste sind dann nämlich, jetzt bin ich gerade im Nebenraum, der voll steht mit Bürostühlen. Komm, wir tragen jetzt mal diese Basotec-Platten rüber. Das sind so 2 Meter mal 1,50 Meter große graue Schaumstoffplatten, auch aus sehr dichtem Material. Das ist eine Ecke abgebrochen, wenn man da dran reibt. Klingt es so sehr rauschig und das ist so, wenn man sich jetzt da in die Mitte stellt bei denen, dann klingt es plötzlich auch viel trockener. Also das höre ich jetzt zumindest auf den Kopfhörern. Ja, es ist jetzt ein bisschen wie im Schrank. Also, genau, weil die schlucken nämlich auch gut Frequenzen, halt nur bis zu einer bestimmten Tiefe, weil die nur 5 cm dick sind. Und von denen machen wir jetzt noch ziemlich viel an die Wand. Ja, ganz viel. Bis wir gar nichts anderes mehr sehen, außer Basotec. Das ist eine Stunde Netzbasteln, die Raumakustik-Ausgabe. Wir versehen hier unseren Studioraum und unsere Studiokabine, in der es auch immer noch sehr komisch klingt. Nämlich so, wir versehen diesen Raum gerade mit verschiedenen Tricks, damit es dann am Ende richtig gut klingt. Und wir melden uns gleich nach der Musik. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo. Wenn man kein Echo mehr im Raum hat, dann muss man es einfach selber simulieren. Hallo, Christian. Hi. Hi. Hi. Hi. Nein, das ist jetzt hier ein ganz neuer Klang hier in unserem Aufnahmeraum vom Radiobüro in Berlin, den wir ja in dieser Sendung total verändert haben. Am Anfang klang es richtig grottig. Es ist, glaube ich, überhaupt kein Vergleich mehr zu dem, was noch irgendwie vor ein paar Tagen hier so abging, klanglich. Wir machen ja lauter Zeitsprünge und in dem letzten Zeitsprung ist vielleicht am meisten passiert. Wir sitzen jetzt in einem normal ausgestatteten Büroraum, in den wir eben einen Teppichboden reingelegt haben. Das war ja letztes Mal schon. Aber an den Wänden, an den Decken und in den Ecken, da ist überall dieser graue Akustikschaumstoff, so Würfel und Platten. Der heißt Basotect und der ist besonders dicht. Wenn man da näher an den rangeht, dann verändert sich auch ein bisschen so die Klangsache. Jetzt bin ich ganz nah an einer so einer riesigen Basotect-Platte dran. Dass es ein bisschen bassiger klingt, hat auch seinen Grund. Wir haben uns ziemlich viel beschäftigt mit dem, wie wir das hier in diesem Raum machen. Klingt jetzt mittlerweile ganz gut, oder? Ja, also es ist, wie gesagt, überhaupt kein Vergleich zu dem, was vorher da war. Weil wenn man vorher in die Hand geklatscht hat, dann war das so wie in einer Kirche. Und jetzt ist es recht angenehm. Man kann sich auch tatsächlich jetzt in dem Raum unterhalten, ohne dass es wehtut, weil dieser ständige Hall, der hier in dem Raum war, hat auch eine Unterhaltung nicht wirklich möglich gemacht. Das finde ich ja auch oft das Problem jetzt mal abseits von so professionellen Rundfunkstudios, dass manchmal in Besprechungsräumen oder auch einfach in Wohnzimmern oder so bei Leuten der Klang einfach so schlecht ist, dass man dadurch irgendwie unterbewusst nervös und so ein bisschen angespannt wird. Ne? Also Raumakustik ist schon eine wichtige Sache. Ja, auf jeden Fall. Also es macht das Raumklima, wie man so schön sagt, verändert das natürlich sehr. Also der Raum, der wirkt dadurch sofort anders. Also wir stehen jetzt auch noch ein paar Tische drin und ja, du hast ja schon gesagt, diese Schaumstoffplatten, die sind jetzt an der Decke, die haben wir mit so transparenten Schnüren angebracht, mit so Plastikschnüren. Die werden wir aber auch noch abdecken mit wahrscheinlich weißem Stoff, damit die Decke vernünftig aussieht, weil diese grauen Platten, die jetzt da so an der Wand und an der Decke hängen, die sind jetzt optisch nicht so schön, aber uns geht es ja erstmal nur um den Klang und das Optische verändern wir jetzt in den nächsten Tagen noch. Genau, ist ja kein Fernsehstudio. Der Klang ist zuerst und danach kommt das Optische. Ein Foto, wie es bei uns gerade aussieht, findet ihr auf deradiowissen.de und dann durchklicken zu eine Stunde Netz. Basteln oder einfach auf netzbasteln.de oder Twitter oder Facebook auch netzbasteln. Jetzt haben wir ja nicht nur diesen Raum verbessert, dann haben wir ja noch diese Bassfalle reingestellt und so, sondern, und das könnte jetzt sich auch nochmal verändern, wenn wir in unsere Kabine gehen, die wir am Anfang, wo wir die Teile besorgt haben. Jetzt schließen wir die Türe von dieser Kabine und hallo, jetzt ist es wahrscheinlich nochmal anders, der Klang, das kann man dann am Radio besser beurteilen. Die Kabine ist eben so 2 Quadratmeter groß, 2 Meter hoch, ein bisschen schräger Raum. Bist du zufrieden damit? Ja, also wir haben hier auch Teppich reingemacht, sogar so 2 Schichten Teppich. Auch an den Seitenwänden und an der Decke sind auch diese Schaumstoffplatten. Für mich ist er jetzt noch ein bisschen, wie soll ich sagen, tiefen- und mittenlastig. Mir fehlen so ein paar Höhen noch im Sound. Da kann man vielleicht noch mal ein bisschen was machen, wenn man da noch einen anderen Schaumstoff dazu packt. Aber so grundsätzlich ist das super praktisch. Also wir haben ja ein großes Mikrofon drin und einen Monitor, den man zuschalten kann, dass man auch vom Monitor Texte ablesen kann. Wir haben hier einen extra Lichtschalter, eine extra Steckdose und auch einen Lüfter, den man an- und ausschalten kann, weil bei den 2 Quadratmetern und 2,20 Meter Deckenhöhe wird auch irgendwann mal die Luft knapp. Und deshalb haben wir einen Lüfter eingebaut. Ich habe gestern den Lüfter eingebaut und dieser Trafo, der heißt SCNR, was im Netz bedeutet, sorry, could not resist. Das fand ich ziemlich lustig, dass dieses Produkt so heißt. Das. Jetzt mache ich mal den Schalter an. Und jetzt brummt's. Da müssen wir uns auch noch weiter bilden in Sachen Lüfter, Lautstärken, Reduzierung. Weil ein bisschen brummt's hier drin, so könnte man jetzt nicht unbedingt einen Sprechertext aufnehmen, gerade wenn ich da in der Nähe des Luftausgangs bin. Aber ansonsten schon bin ich sehr zufrieden. Was ein Trick war, dass man in den Ecken oben mehrlagig Basotect angebracht hat, also diesen Schaumstoff, weil da fangen sich, wie ich mir im Netz angelesen habe, immer die Bässe. Und so ähnlich haben wir das eben auch in dem großen Aufnahmeraum gemacht. Jetzt haben wir noch einen Schmankerl vorbereitet. Das ist ja alles auch schon gewisser Nerd-Stuff und wir wollen das jetzt noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Und ich habe mir im Netz über Tipps auf recording.de ein Programm runtergeladen, das heißt Room EQ Wizard. Und das ist ein totales Nerd-Programm. Von recording.de habe ich das gefunden, aber eigentlich programmiert von einem amerikanischen Forum. Damit kann man seinen Raum ausmessen. Und die Typen, die da online sind, die posten sich die ganze Zeit so Diagramme, wie bei ihnen der Sound im Raum so funktioniert. Das probieren wir jetzt mal aus. Das ist hier so eine Software und die ist schon eingemessen einigermaßen. Und jetzt kommt gleich so ein Geräusch. Vielleicht willst du die Ohren zuhalten. Ja. Jetzt gab es hier diese Bassfrequenz, die dann hochging bis zu einem ganz hohen Ton. Und jetzt kann man sich hier so ein Wasserfalldiagramm angucken. Da wird dann aus diesen Daten berechnet, wie dieser Raum Resonanzen hat. Und dann sieht man, glaube ich, soweit ich das jetzt hier verstehe, dass die tiefen Töne noch ein bisschen mehr hier widerhallen. Das sind hier die, links sind es die Tiefen. Und wenn dieser Wasserfall eher so parallel ist, dann sind es lange Nachhaltzeiten. Und bei den Höhen gibt es relativ kurze Nachhaltzeiten, weil wir da schon relativ viel bedämmt haben, auch durch den Teppich und so weiter. Das ist, was dieses Programm macht. Ich würde aber sagen, weil das echt ein bisschen arg nerdig ist, verlagern wir das ins Internet und posten das mal in diesem Forum. Dann können sich Fachleute da angucken, was wir gemacht haben. Wir verlinken das auch auf deradiowissen.de. Dann könnt ihr sozusagen weiterlesen. Und vielleicht sollten wir aber enden mit der Sendung mit ein paar konkreteren Tipps. Wenn zu Hause der Raum doof klingt, was sollte man dann machen? Also erstmal, glaube ich, Flächen vermeiden, so viele Widerstände wie möglich dem Schall in den Weg stellen. Genau, da kann man Bücherregale zum Beispiel aufstellen. Bücher sind, glaube ich, ziemlich gut auch als Diffusoren, also die verteilen dann auch wieder so Geräusche, so wie ich das ungefähr verstanden habe. Ist, wie gesagt, nur angelesenes Netzwissen. Ansonsten, Teppichboden schluckt natürlich auch Schall und aber vor allem in den Ecken, wenn man da irgendwie ein Kissen hinhängt, dann wird es gleich auch viel besser. Könnt ihr ja mal so ausprobieren. Wir hier im Radiobüro sind schon mal ganz zufrieden und ihr werdet uns noch öfters hören. Zum Beispiel die nächste Netzbastelsendung, die ist, soweit ich weiß, am 11. März, die 26. Das war die 25. Ausgabe von Eine Stunde Netzbasteln. Die Links gibt es, wie gesagt, alle auf die Radio Wissen oder auf netzbasteln.de. Und ich verabschiede mich jetzt. Mein Name ist Moritz Merz. Vielen Dank, Christian, fürs Mitsenden. Kein Problem, sehr gerne. Tschüss. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.